Schon grinsen uns heute aus allen Auslagen verzerrte Fratzen, krankhaft absonderliche und kaum lesbare Inschriften spukhafter, fantasieloser Fantastik entgegen. Schon wird uns eine entnervende Wissenschaft, ein gestaltloses Gestammel ödester Wortzusammenkünfte allenthalben aufgezwungen, das beileibe nicht die geistige Nahrung der beweglichen Weltvergewaltiger, sondern nur jene Kost repräsentiert, die dieselben in pfiffiger und satanischer Voraussicht als die geeignetste zu möglichst rascher Verwirrung, Verblödung und Entselbstung der noch immer allzu hell blickenden Deutschen dieses armen, unglücklichen Österreichs befunden haben. Deutsche Buchhändler Wiens, werdet euch endlich in klarer Besonnenheit bewusst, dass ihr hier auf gefährdetem Vorposten steht, dass ihr Hüter und Wahrer seid des Besten und Heiligsten, was eurem bedrohten Volke zuteil ward. Die geistige Nahrung, die, wenn unverfälscht und unvergiftet, dem siechen und dahinsterbenden Volkskörper immer noch neue Kraft und Belebung zuzuströmen vermöchte. Jeder von euch, ob er will oder nicht, ist der Verwalter der unverlierbaren Güter seines Volkes. Und so wisst es denn auch und beherzigt es, dass jeder, der von der Not dieser Zeit getrieben, von schlauer Voraussicht des allgegenwärtigen Feindes dazu gedrängt, seinen Posten verlässt und in Gleichgültigkeit und gedankenloser Geldgier ihn dem Meistbietenden räumt, auch wenn derselbe vielleicht der verkappte Feind seines untergehenden Volkes ist, zum Verräter an der deutschen Sache wird und ein Verbrechen begeht, das nie mehr gut zu machen sein wird in der Geschichte dieser unglückseligen Stadt. Ein Verbrechen, das nicht nötig wäre. Denn würde der Weichende, weniger gleichgültig und teilnahmslos wie bisher, im geeigneten Augenblicke Ausschau halten nach einem Volksgenossen, immer wieder, wir wissen es aus guter Sachkenntnis zu verkünden, fände sich der deutsche Mann und käme er auch aus dem Reiche, den gefährdeten Platz für den deutschen Gedanken mit redlicher und zäher Kraft zu verteidigen. Deutsches Volksblatt, Wien, 1. Juni 1920. Zweitens. Wenn Zion einen neuen Vorstoß macht zur Eroberung der Welt, das ist in unserem Falle zur Vernichtung des deutschen Geisteslebens, da geschieht dies allemal so, dass jedes einzelne Manöver immer im Dienste der insgeheim bekämpften Sache gemacht zu sein scheint, bis endlich die Summe solch wohlmeinender Prozeduren das jeweilig erstrebte Resultat der Vernichtung herbeigeführt hat. Jeder in dem Wesen unseres Bücherbetriebes Eingeweihte sah im tiefen Kummer die unheilvollen Folgen voraus, die der erst unlängst beigelegte Buchhändlergehilfenstreik haben werde. Gewiss waren und sind die Forderungen auf Lohnerhöhung heutigen Tags, wo in bewusster Zielstrebigkeit jede Lohnerhöhung also gleich mit Erhöhungen der Lebensmittelpreise beantwortet wird, begreiflich. Und so wäre an diesem Streik nichts weiter verwunderlich gewesen, wenn nicht derjenige, der hinter die Kulissen zu schauen gewohnt ist, das jüdische Manöver schon daran hätte entlarven können, dass jüdische Buchhändler sich mit ebenso seltenem wie seltsamen Altruismus für diesen Streik aussprachen. Nun aber, da der Buchhandel um viele Tausende durch den langen Stillstand beschädigt worden war, musste der Eingeweihte vor der Gefahr und Möglichkeit zittern, dass die ohnehin unerschwinglich hohen Bücherpreise noch weiter hinaufgeschraubt werden würden. Das taten die Buchhändler selbst glücklicherweise nicht. Was aber ist Zions nächstes Manöver? Wer die vor einigen Tagen in der neuen freien Presse erschienene Notiz über den Buchhandel gelesen hat, ist vollkommen im Bilde. Es ist geradezu rührend, aus dieser Notiz zu entnehmen, wie sehr der Verfasser um die geistige Nahrung des Mittelstandes besorgt ist. Es bekümmert ihn schwer, dass die Bücher gerade für diejenigen, so ihrer am meisten bedürfen, so unerschwinglich teuer geworden sind. Aber er weiß Rat und Abhilfe. Man muss die Buchhändler eben zwingen, ihre verrucht hohen Preisaufschläge aufzugeben. Und zu diesem Zwecke muss eben möglich gemacht werden, dass der Leser direkt vom Verlage aus Bücher bezieht und so der Buchhändler mit seinen unerlaubt hohen Anforderungen ausgeschaltet werde. Das klingt doch ungemein menschenfreundlich, nicht wahr? Ja? Und der wackere Deutsche ist überzeugt, dass er wieder einmal in innigster Sorge und Anteilnahme für sein geistiges Wohl und Wehe verfügt und geplant wird. Bei Licht gesehen freilich ist es Schwindel. Derselbe ungeheure Schwindel, der überall in mannigfaltigsten Verkleidungen aufmarschiert, das deutsche Wirtschafts- und Geistesleben zu vernichten. Denn was würde durch eine derartige Verfügung erreicht werden? Die Buchhändler, die unter den Nachwirkungen des Streiks noch schwer leiden und deren ungeheuerliche Forderungen namentlich durch den wohlorganisierten Valutasturz hervorgerufen sind, der bewirkt, dass die deutsche Mark heute mit 7 bis 8 Kronen berechnet wird, könnten unmöglich billiger werden, würden aber durch eine solche Verfügung so empfindlich geschädigt, dass der ohnehin gefährdete Buchhandel noch mehr zurückgehen müsste. Der Erfolg wäre ein zweifacher. Einerseits würden die Buchhandlungen langsam aber sicher eine nach der anderen zusperren müssen, andererseits aber würde das Publikum nicht mehr durch die Auslagen zu freier Wahl nach Geschmack und politischer Richtung befähigt, nur mehr auf das angewiesen sein, was ihm suggestiv von gerissenen Verlegern nach dem Systeme der Kolportage etwa aufgeschwatzt würde. Dafür aber, dass missliebige Bücher nicht ins Land kämen, könnte Zion durch Verschwindenlassen der Bestellungen und durch Einfuhrverbot politisch gefährlicher Verlagswerke derart Sorge tragen, dass auf diesem Wege ein baldiger, vollständiger Tod des deutschen Geisteslebens in Deutsch-Österreich vorauszuverkünden ist. Und noch ein letzter, allerbedenklichster Schritt auf das Ziel der jüdischen Weltherrschaft zu, scheint langsam und vorsichtig unternommen zu werden. Der Buchhandel mit seinen festen, jedermann schwarz auf weiß kundgegebenen Preisen ist für die Handelsbeflissenheit und bewegliche Geistigkeit des Juden ein unergiebiges, wenig profitbringendes Handelsgebiet. Da ist denn ein Ziel und eine Hoffnung, von dieser langweiligen Festigkeit der Preise und Stabilität eines stets gleichbleibenden Verdienstes abzurücken. Und so zeigen sich denn auch im Verlagswesen und Buchhandel die ersten schüchternen Versuche, den Preis für das Buch veränderlich und je nach dem Wesen des Käufers variabel zu gestalten. Hierzu aber muss gesagt werden, wenn auch nur der erste Schritt nach dieser Richtung hin gelingt und nicht nur den allgemein entrüsteten Prozess der deutschen Verleger- und Buchhändlerwelt ein für allemal unmöglich gemacht wird, dann hat dem deutschen Geistesleben die Todesstunde geschlagen. Denn dann steht nichts mehr der Tatsache im Wege, dass Handelsbeflissenheit, Überredungskünste, Überschwemmung des Marktes mit billiger Massenware den wahrhaft wertvollen Geisteserzeugnissen für alle Zeiten die Wege verrammeln würden. Deutsche Verleger, deutsche Buchhändler und alle, die ihr von einem ungefährdeten deutschen Geistesleben als dem letzten und einzigen, das uns ungeschmälert durch Feindeshass verblieben ist, noch eine Genesung und Errettung unseres ersterbenden Deutschtums erhofft, seht zu, dass dieses zielbewusste Manöver eures allgegenwärtigen Erzfeindes nicht euer altehrwürdiges Buch- und Verlagswesen derart gefährde und vernichte, dass mit und in ihm das deutsche Geistesleben und die Zukunft des deutschen Menschen für alle Zeit ertötet werde. Besteht mit aller Energie und Kraft auf der Aufrechterhaltung und Unveränderlichkeit des deutschen Bücherbetriebes und der deutsche Geist wird auch aus dieser schwersten und furchtbarsten Prüfung, die ihm je im Laufe der Geschichte auferlegt worden war, als Sieger wieder auferstehen. Deutsches Volksblatt, Wien, 2. Dezember 1920.